Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen: Unfall mit Museumszug, großes Fest in Nienburg und Steinke steigt vorzeitig auf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler, guten Morgen. Gestern Vormittag kam es zu einem Zusammenstoß der Museumseisenbahn Kafkika und einem PKW in Hohe Hagen. Die Fahrzeugführerin hörte nach eigenen Angaben kein Signal des herannahenden Zuges, der von Hohe in Richtung Bruchhausen-Vilsen fuhr. Es kam zur Kollision, das Auto wurde ein Stück mitgeschleift und landete in einem Graben. Zwei Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, der PKW erlitt Totalschaden, der Zug konnte mit leichten Beschädigungen weiterfahren. Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Nienburg veranstalten am Samstag, den 28. Mai, ein großes Willkommens- und Familienfest. Dieses wird von 11 bis 16 Uhr rund um den Kirchplatz und das Rathaus stattfinden. Seit 2013 hat der Landkreis bereits jedes Jahr ein Familienfest organisiert. Dieses Jahr soll alles größer werden. Wie es dazu kam, erläutert Silke Nauenburg von der Stadtverwaltung. In der Stadt Nienburg ist im Jahr 2015 ein Netzwerk Willkommenskultur Nienburg entstanden und daraus ist der Plan, ein Willkommensfest zu feiern, entstanden und eben dann gemeinsam mit dem Landkreis das Willkommens- und Familienfest. Am Freitagabend wurde die Nienburger Feuerwehr erneut zu einem Brand eines Müllcontainers gerufen. Dieser war in der Bielefelder Straße aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte ein weiterer Container am Burgmannshof Feuer gefangen. Und wir kommen zum Sport und zum Fußball. Der SVBE Steimke steigt in die Fußball-Landesliga auf. Mit einem ungefährdeten 13-0 Heimerfolg gegen die SG Hoya sichert sich das Team von Trainergespann Ralf Schüppling und Martin Finze vorzeitig die Bezirksligameisterschaft. Doppeltorschütze war wieder einmal Topscorer Sascha Pachonik, der bereits seine Saisontreffer 31 und 32 erzielen konnte. Bei ihm und seinem Mitspieler Marcel Wind war anschließend die Freude und die Erleichterung riesengroß. Es ist für jeden jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, Landesliga zu spielen. Das ist auch für den Kreis wunderbar. Wir freuen uns einfach, jetzt das Aushängeschild im Kreis zu sein. Und ja, das ist es einfach. Einfach geil. Wir haben ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet und endlich haben wir es geschafft. Also ich freue mich schon auf nächste Saison. Das ist immer ein bisschen was anderes. Kommende Saison wird Steimke den Landkreis Nienburg als klassenhöchste Mannschaft in der Landesliga vertreten. Radio Mittelweser gratuliert zum Aufstieg und wünscht alles Gute. Das waren die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen. Diese können Sie nachhören in unserer Radio Mittelweser App.